Die junge Nacht der ARD. Die Infos. Um 5 Uhr mit Ilka Storoste. Die Grünen wollen heute auf einem kleinen Parteitag entscheiden, ob sie Koalitionsgespräche mit SPD und FDP aufnehmen wollen. Das Treffen in Berlin soll um 13 Uhr losgehen und etwa 3 Stunden dauern. Knapp 100 Delegierte sind stimmberechtigt. Dass sie zustimmen, ist sehr wahrscheinlich. Parteichef Robert Habeck geht sogar noch weiter. Er hat in einem Interview schon gesagt, dass ein Scheitern einer Ampel-Regierungskoalition jetzt wirklich eine Überraschung wäre. Er gehe davon nicht mehr aus. Die SPD hat Koalitionsverhandlungen schon zugestimmt. Morgen, am Montag, will auch die FDP-Führung entscheiden. Am Freitag hatten die drei Parteien ihr Sondierungspapier vorgestellt. Die jeweiligen Parteichefs und Chefinnen zeigten sich auf der anschließenden Pressekonferenz sehr zuversichtlich, gemeinsam voranzukommen. Berlin. In der Grafschaft Essex in Großbritannien haben mehrere hundert Menschen am Abend eine Mahnwache für den getöteten Tory-Abgeordneten Amos abgehalten. Er war während einer Bürgersprechstunde in einer Kirche von einem Mann angegriffen und getötet worden. Der Tatverdächtige ist nach Angaben der Polizei ein 25-jähriger Brite mit somalischen Wurzeln. Sein Name habe aber nicht auf der Liste der Terrorverdächtigen gestanden. Die Behörden in Norwegen haben Einzelheiten zu den 5 Todesopfern des Angriffs vom Mittwoch in Kongsberg mitgeteilt. Unter ihnen ist auch eine Deutsche. Bei der Frau handelt es sich um eine seit längerem in Norwegen lebende deutsche Staatsangehörige. Das bestätigte das Auswärtige Amt dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Sie ist eines von 5 Opfern der Gewalttat von Kongsberg bei Oslo am vergangenen Mittwoch. Inzwischen verdichten sich die Hinweise darauf, dass der mutmaßliche Täter psychisch erkrankt sei, so die Ermittler bei einer Pressekonferenz. Sie äußerten Zweifel daran, dass der Mann ernsthaft zum Islam konvertiert sei. Davon war zunächst die Rede. Der norwegische Sicherheitsdienst stufte die Tat anfänglich als Terrorhandlung ein, wich davon später wieder ab. Sophie Donges, Stockholm. Nach 12 Tagen auf der internationalen Raumstation ISS will ein russisches Filmteam heute früh zur Erde zurückkehren. Die Raumkapsel mit einer Schauspielerin und einem Regisseur an Bord soll in der Steppe von Kasachstan landen. Sie werden von einem Kosmonauten begleitet, der seit April auf der ISS war. In der ersten Fußball-Bundesliga haben sich Mönchengladbach und Stuttgart 1:1 unentschieden getrennt. Vorher hatte Union Berlin gegen Wolfsburg mit 2:0 gewonnen. In der zweiten Liga spielten der Hamburger SV und Fortuna Düsseldorf 1:1 unentschieden. Das waren die Nachrichten mit Ilka Staroste. Das Wetter für Deutschland. Tagsüber ist es im Süden erst noch neblig, im Norden mehr Wolken, immer wieder fällt Regen, 10 bis 16 Grad. Am Montag im Norden Schauer, sonst oft sonnig. Am Dienstag zieht ein Regengebiet auf. Die Zeit 5.03 Uhr. Die A1 Hamburg Richtung Lübeck ist zwischen Hamburg-Oehendorf und dem Kreuz Hamburg-Ost nach einem Unfall gesperrt. A8 München-Stuttgart in beiden Richtungen zwischen Eichelberg und Kirchheim-Tech-Ost nach einem Unfall gesperrt. Umleitungen gehen über die U10 und U25 und denkt bitte unbedingt an die Rettungsgasse. A9 Halle-Leipzig Richtung Berlin zwischen der Einfahrt Brück und dem Rastplatz Zauche nach einem Unfall gesperrt. A40 Essen Richtung Duisburg zwischen Mülheim-Heißen und dem Kreuz Kaiserberg wegen Bauarbeiten bis Montag früh gesperrt. Dann haben wir die A57 Köln-Krefeld zwischen Krefeld-Oppum und dem Kreuz Meerbusch in beiden Richtungen wegen Brückenarbeiten bis wahrscheinlich Montagmorgen gesperrt. Umleitung ist eingerichtet und eine Warnmeldung für die Einwohner von Elsterwerda in Brandenburg. Wegen eines Brandes in einem kunststoffverarbeitenden Betrieb gibt es da aktuell starke Rauchentwicklung in Richtung Elsterwerda-Bieler. Wenn ihr da wohnt, denkt dran, Fenster und Türen geschlossen halten noch immer. Die junge Nacht der ARD. Mit mir, Markus Fröhle. Hello, guten Morgen. Schön, dass ihr dabei seid. Ed Sheeran, Shawn Mendes und Coldplay zusammen auf einer Bühne. Ja, das gibt es heute tatsächlich. Es ist kein Konzert, kein Festival, sondern eine Preisverleihung. Was Prinz William damit zu tun hat, das checken wir gleich hier. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment I started a place, cause now that the corner lock, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. was never the right time. Whenever you're cold, went little by little by little until there was nothing at all. Our every moment, I started a play. But all I can think about is seeing that look on your face. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. So Markus Fröhle. Yeah. Die junge Nacht mit Markus Fröhle. Heartbreaks and promises, I've had more than my share. Guten Morgen in der jungen Nacht der ARD. Ed Sheeran, Shawn Mendes und Coldplay, alle zusammen auf einer Bühne. Das klingt ja eigentlich erstmal nach einem Mega-Festival oder Konzert, findet aber heute Abend bei einer Preisverleihung in London statt, beim Earthshot Prize. Der wird heute zum ersten Mal verliehen. Da werden Innovationen, die gegen den Klimawandel ankämpfen und unsere Welt besser machen, geehrt. Kollegin Imke Köhler, erklär mal eben genau, was ist der Earthshot Prize? Der Earthshot Prize ist ein neuer globaler Preis für den Umwelt- und Klimaschutz. Den haben Prinz William und die Royal Foundation ins Leben gerufen. Und Prinz William ist sehr wichtig, dem Ganzen eine positive Note zu geben. Er findet, dass die Debatte derzeit viel zu negativ ist. Er sagt, den Leuten sei klar, dass die Umweltzerstörung und der Klimawandel bedeutende Themen sind, aber dass die Leute abwinken, wenn sie immer nur Negativschlagzeilen sehen. Und stattdessen müssten sie das Gefühl bekommen, dass sie etwas dagegen tun können. Und Prinz William will sie mit dem Earthshot Prize inspirieren, selbst aktiv zu werden. Okay, welche Kategorien gibt es denn so und was kann man gewinnen? Der Preis wird in 5 Kategorien vergeben, die unter der Überschrift stehen, die Natur zu schützen und wiederherzustellen, die Luft zu reinigen, die Ozeane wieder zu beleben, eine abfallfreie Welt zu schaffen und das Klima zu retten. Und jeder Gewinner erhält 1 Million Pfund. Das klingt nach einer nicen Sache. Heute Abend wird der Earthshot Prize zum ersten Mal verliehen für klimarettende Innovationen. Und Coldplay treten auch auf. Betrieben werden soll der Strom fürs Konzert von 60 Fahrradfahrern, die damit auf der Bühne sein sollen. Also es wird ganz schön wild da heute Abend. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Hey. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel.

Ist es jetzt wirklich die gleiche Story, nur nochmal in etwas moderner, Daniel? Nicht komplett gleich. Also es ist so ein bisschen wie Reste essen, ne? So ein paar Zutaten packst du neu rein, aber diese Grundlage, die benutzt du nochmal. Ja, und die ist, so ein paar Freunde sind nach einer Party mit dem Auto unterwegs, gucken beim Fahren nicht richtig auf die Straße und dann passiert im Film das. Okay, in der Serie ist es ja scheinbar das Gleiche. Also die fahren wovor? Genau, vor eine Person, töten die dabei, entsorgen dann die Leiche und schwören sich, nie wieder darüber zu reden. Ja, wie der Titel aber schon spoilert, das klappt nicht. Jemand hat sie beobachtet. Soweit, so gleich. Was sind da die neuen Zutaten? Wer überfahren wird? Im Film ist es irgendeine random Person. In der Serie ist es die Zwillingsschwester der Fahrerin. Krass. Also meinst du denn, die Serie wird jetzt auch Kult? Nee, ich glaube nicht, dass es dafür reicht, weil für mich nach diesen 4 Folgen, die ich vorab gucken konnte, diese eine neue besondere Idee irgendwie gefehlt hat. Spannend ist es trotzdem und ich will auch wissen, wie es ausgeht. Also, wenn ihr sagt, ich auch, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, die Serie, gibt's jetzt neu bei Amazon Prime. More Than You Know jetzt hier. I saw it coming from miles away. I better speak up if I got something to say. Cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few. But you know that I would go anywhere for you. Cause it ain't over until she sings. I just need to get it off my chest, yeah. Achtung, ich muss einmal dazwischen. Achtung, Autofahrer auf der A7 Füssen-Reute-Ulm. Zwischen Memmingen Süd und dem Kreuz Memmingen in beiden Richtungen Geisterfahrer unterwegs. A7 Füssen-Reute-Ulm. Zwischen Memmingen Süd und dem Kreuz Memmingen kommt euch ein Falschfahrer entgegen. Fahrt bitte rechts, nicht überholen. Vorsicht in beiden Richtungen. Ich gebe durch, wenn der Falschfahrer weg ist. Right where you want it, down on my knees. You got me begging pretty baby, send me free. Taste your smile until the morning light. Ain't no going back the way you look tonight. I see it in your eyes. I just need to get it off my chest, yeah. More than you know, yeah. More than you know. You should know that baby you're the best, yeah. More than you know, yeah. More than you know, yeah. More than I know you've been hurting, waiting on a train that just won't come. The rain, it ain't permanent, and soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. Flowers until the sun's down. We never count the hours until they're running out. You're on the other side of the storm now. You should be so proud. But better days are coming. Better days are coming for you. So when the night feels like forever, I'll remember what you said to me. I know you.

dreaming of when you're sleeping, smile so comfortable. I just wish that I could give you that bed look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June, he always been faking me out. He always been faking me out. Nach der AD. Ein Song, der gerade viel läuft, den jeder hört, ist von Jax Jones und Joel Corey zusammen mit Saweetie. Out, out. Und das ist tatsächlich eigentlich nur ein Remake, eine Coverversion von dem Original von vor über 10 Jahren, nämlich von Stromae. Alors on danse, Ultra-Hit gewesen damals, ja auch heute noch, also zeitloser Song. Stromae habe ich sowieso unfassbar gefeiert. Ja, nach Alors on danse hat er auch 2013 noch ein Album rausgebracht, Racine Carré, was ich total gefeiert habe. Und dann hat Stromae sich erstmal zurückgezogen. Ja, ihm ging es lange Zeit nicht gut, hat unter Angstzuständen gelitten, war sich nicht sicher, ob er überhaupt noch mal irgendwie Mucke machen kann. Aber jetzt hat er Mucke gemacht. Tatsächlich soll dieses Jahr irgendwie noch ein Album kommen, hat er mal im Sommer gesagt. Aber ohne große Vorankündigung hat er am Freitag eine neue Single rausgehauen. Und da freue ich mich so sehr drüber. Santé heißt die neue Single von Stromae, dem belgischen Sänger, Rapper, Producer. Und es ist ein Song, der irgendwie verwirrend ist. Aber nur so nach dem zweiten, dritten Mal hat er mich bekommen. Weil es geht immer so leicht neben den Beat. Ihr hört gleich bestimmt, was ich meine. Ich habe das Gefühl, der Beat kommt immer so einen Moment zu spät. Aber irgendwie macht es den Song auch geil. Ganz neu am Freitag rausgekommen, Stromae und die neue Single Santé. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa. Quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert. Quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire. Toi, tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête. Toi, la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas. Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Bonne manière. Pourquoi je ferais semblant? Toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de faire. Appelle-moi ton responsable. Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça. Ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frottez, frottez. Mieux vaut ne pas si frottez. Si tu ne me connais pas, brosser, brosser. Tu pourras toujours te brosser, brosser. Si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. fauché ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Junge Nacht mit Markus Fröhle. Die junge Nacht der AD ist hier. Ein Song, zu dem mehr Wheelies gemacht werden, als irgendwie auf einem Skatepark, wo BMX-Räder fahren oder so. Keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus. Auf jeden Fall in diesem Video zu dem Song von Rain Radio und Craig Gorman. Da sind sehr, sehr, sehr viele Wheelies am Start. Egal, ob auf dem Rad oder auf dem Roller. Ist so ein Song zum Wheelies machen anscheinend. DJ Craig Gorman ist ein bekannter DJ tatsächlich aus Irland. Rain Radio kannte man gar nicht. Einfach so ein Kollektiv von Produzenten und Produzentinnen, was sich zusammengetan hat. Und jetzt da um die Ecke kommt mit diesem fetten Song Rain Radio. Und DJ Craig Gorman waren das mit Talk About. Ich bin ein bisschen neidisch tatsächlich auf Lennart. Der hatte vorhin hier ins Studio geschrieben, per WhatsApp an die 0221567889 und die 111. Er und seine Freundin sind vorhin in Köln gelandet. Ja, aus Mallorca. War nochmal schöne Woche auf Malle, Sonne genossen. Das würde ich jetzt gerne auch machen. Naja. Machen wir irgendwann anders. Oder wir warten einfach, bis die Sonne wiederkommt. So bis April, Mai. Okay, ich merke, die Stimmung wird schlechter. She take my money, well, I'm in need. Yeah, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over time. That digs on me. She give me money. Now, I ain't saying she a gold digger. I'm in need. But she ain't messing with no broke niggas. I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head. Cutie the bomb, met her at a beauty salon with a baby Louis Vuitton under her underarm. She said, I could tell you rock, I could tell by your charm. Fars, girls, you got a flock, I could tell by your charm and your arm. But I'm looking for the one, have you seen her? My psychic told me she'll have an ass like Serena, Trina, Gina for Lopez. Four kids, and I gotta take all they badass to showbiz. Okay, get your kids, but then they got their friends. I pulled up in the Benz, they all got a pin. We all went to den, and then I had to pay. If you fucking with this girl, then you better be paid. You know why? Take too much to touch her. From what I heard, she got a baby by Buster. My best friend said she used to fuck with Usher. I don't care what none of y'all say, I still love her. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead. 18 years, 18 years. She got one of your kids, got you for 18 years. I know somebody paying child support for one of his kids. His baby mama car crib is bigger than his. You will see him on TV any given Sunday. Win a Super Bowl and drive off in a Hyundai. She was supposed to buy your shorty Tyco with your money. She went to the doctor, got lipo with your money. She walk around looking like Michael with your money. Should've got that insured Geico for your money. Money. If you ain't no punk, holla, we want prenup. We want prenup, yeah. It's something that you need to have. And when she leave your ass, she gon' leave with half. 18 years, 18 years. And on her 18th birthday, found out it wasn't his. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas, Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas, Get down, girl, gon' head, get down, Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down, Get down, girl, gon' head. Now I ain't saying you a gold digger, you got knees. You don't want a dude to smoke, but he can't buy weed. You go out to eat, he can't pay, y'all can't leave. His dishes in the back, you gotta roll up your sleeves. But while y'all washing, watch him. He gon' make it to a Benz out of that toxin. He got that ambition, baby. Look at his eyes. This week he mopping floors, next week is the fries. So stick by his side. I know his dudes ballin', and yeah, that's nice. And they gon' keep calling and trying, but you stay right, girl. And when he get on, he leave your ass for a white girl. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead. Let me hear that back. Die junge Nacht mit Markus Fröhle. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there, kinda thought they might care. I had a dream, I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago, but I don't wanna let anybody. Everybody wants something from me now, and I don't wanna let them down. I had a dream, I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no. Junge Nacht der ARD, die sich dem Ende zuneigt um 5.56 Uhr am frühen Sonntagmorgen. Wir hören uns aber morgen wieder hier in der Jungen Nacht der ARD. Markus Fröhle, mein Name, Summer is a Curse, heute jetzt noch vor den Infos. this and I can't let go. If you never try, then you never know. Broke city with a broken heart.